1 Live. Infos. Mit Kerstin Bonn um 5 Uhr. Profifußballer sollen bei der Steuer getrickst haben. Obama blockiert Verkauf von Firma aus NRW und das Wetter, der Morgen ist neblig. Steuertricks. Die Enthüllungsplattform Football Leaks hat Journalisten in Europa Millionen Dokumente aus dem Profifußball zugespielt. In Deutschland wurden sie vom Spiegel ausgewertet. Demnach tauchen auch die Namen von Weltmeister Mesut Özil und Superstar Cristiano Ronaldo in den Unterlagen auf. Mehr dazu von Holger Dahl. Bei Özil werden sehr konkrete Zahlungen bekannt. Zum Beispiel ist von einer Abfindung nach einem Streit mit seinem Vater in Höhe von 8 Millionen Euro die Rede. Der war für eine Özil-Marketing-Agentur tätig. Außerdem gibt es Details zu einem Steuerverfahren von Özil in Spanien, was fast schlimmste Folgen gehabt hätte. Bei Cristiano Ronaldo geht es um Steuermoral und Steuertricks. Es liest sich alles irgendwie wie ein Wirtschaftskrimi. China-Deal. US-Präsident Obama hat den Verkauf einer Maschinenbaufirma aus der Nähe von Aachen gestoppt. Das Unternehmen Extron aus Herzogenrath sollte an einen Investor aus China gehen. Doch Obama befürchtet, dass die Chinesen die deutsche Technik für militärische Zwecke nutzen könnten. Extron baut Maschinen, mit denen Computerchips hergestellt werden. Weil die Firma eine Zweigstelle in Kalifornien hat, hat der US-Präsident ein Mitspracherecht. Jobgarantie. Bei Karstadt müssen sich die mehr als 15.000 Mitarbeiter erstmal keine Sorgen mehr um ihren Arbeitsplatz machen. Die Warenhauskette und die Gewerkschaft Verdi haben eine Beschäftigungsgarantie ausgehandelt. Sie gilt für die nächsten 4 Jahre und für alle Filialen. Karstadt steckte jahrelang in einer Krise, inzwischen laufen die Geschäfte wieder besser. Auswärtssieg. Bayern München ist in der Fußball-Bundesliga wieder Tabellenführer, zumindest bis heute Abend. Die Bayern haben 3:1 in Mainz gewonnen, für Thomas Müller ein hartes Stück Arbeit. So ab der 60. Minute ist uns so ein bisschen die Kontrolle flöten gegangen. Aber ja, so ist der Fußball hier in Mainz, hier wird einem nichts geschenkt. Bayern ist jetzt erst einmal wieder punktgleich mit Leipzig. Die Leipziger könnten aber wieder vorbeiziehen bei einem Sieg heute Abend gegen Schalke. 1 Live. Sektorwetter. Am Morgen ist es oft noch neblig und stellenweise glatt. Später setzt sich immer mehr die Sonne durch. Dazu in Münster, Gütersloh, Meerbusch und Unna höchstens 5 Grad. Hürth kommt auf 6. Morgen erst wieder Nebel, danach viel Sonne. Auch die neue Woche startet ganz schön. Stauschau. Alles frei. 1 Live mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Es ist kurz nach 5 und was soll ich euch sagen? Also so vor 24 Stunden war irgendwie noch ein bisschen lustiger am Ende von der 1 Live Krone. Wir gucken heute Morgen nochmal, wer gewonnen hat. Wir haben ein paar tolle Songs für euch aus der Nacht. Und ansonsten starten wir jetzt erstmal ganz entspannt durch. Ist ja noch früh. Robin Schulz hier für euch. Ich bin Maike Greiner. Guten Morgen. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide.

10:50 und in der WhatsApp-Gruppe ist schon wieder die Hölle los. 1 Live, Social Bundesliga. Hier ist Jerome, Ghetto-Faust-Emoji. Ich will heute nicht gegen Mainz spielen. Ich fühle mich so schlaff. Ich habe schon so eine Art Hirnhaut. Hier ist Thomas Tuchel. Du meinst Burnout. Kriege ich auch bald, wenn ich meine Luschenmannschaft sehe. Hier ist Schweini. Ed Jerome, du hast Probleme. Ich darf fast nie mitspielen. Leerer Sandkasten-Emoji. Ed Schweini, ihr Weicheier. Alles Pussis, außer Thomas. Boah, hier ist Poldi. Geistbock-Emoji. Ed Mario Götze. Boah, euer Trainer redet aber heute auch Tucheles mit euch, ne? Er ist sauer auf uns. In unserem Adventskalender ist auch jeden Tag nur ein Schluck Mineralwasser. Boah, und jetzt müsst ihr auch noch gegen euch selbst spielen. Gegen Borussia, ne? Kopf gegen Wandschlag-Emoji. Ed Markus Weinkorkenzieher. Müsst ihr nicht zu Energy Drink Leipzig? Markus Weinziel schreibt, ja, und wir gewinnen. Das habe ich mir aus der Hand lesen lassen. Aber das funktioniert doch nicht in echt. Ja, aber RB Leipzig ist ja auch keine echte Mannschaft. Mittelfinger-Emoji. Social Bundesliga in 1 Live. Ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es in mir tick, tick, boom, so wie deinem Mann. Und alle anderen Girls wären gern wie du. Denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Hey, oh. Und ich hoffe, dass du mich siehst. Ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es sich gibt. Stimmt doch nicht, doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Doch du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Aha, und Baby, ich schrieb jedes Lied für dich. Aha, doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht. Aha, ich hoffe, dass es geschieht, ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt. Wieder pendeln manchmal. I was trying to hide. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. nothing I can arrange. Every part of me you change. Just hold me together, tell me you'll always want me to stay. I was biting my tongue, I was trying to hide. I'll forget what I've done, I'll be redefined. Yeah. 30 Seconds to Mars, Kings and Queens, für euch hier heute Morgen in 1 Live. Und falls ihr heute schon mit dem kleinen Zeh einmal vor die Tür gegangen seid, werdet ihr festgestellt haben, es ist arschkalt. Ja, Leute, es ist so lausig da draußen, aber wir müssen irgendwie damit klarkommen. Wir können nicht jetzt die nächsten 4 Monate uns gegenseitig auf den Keks gehen und sagen, es ist so kalt, es ist arschkalt, arschkalt. Deswegen sagen wir, lass uns doch einfach mal schönere Worte dafür finden. Frisch ist gut. Frisch ist ja ein positives Adjektiv. Chilliges Wetter. Ja, weil chill heißt doch irgendwie sowas mit kalt. Winterkalt. Ist doch schön, gehört zur Jahreszeit dazu. Erfrischend. Keine Ahnung, wachmachende Temperaturen. So ungefähr, weißt du, man zittert man die ganze Zeit. Kaltes Wetter ist kuscheliges Wetter, weil es ist einfach schön. Wenn es draußen kalt ist, ist es drin besonders warm. Man kann sich was Schönes, Gemütliches anziehen. Oh, das fand ich, wie war das gerade? Wachmachendes Wetter? Das passt. 5:23 Uhr. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. I did it my way, lie way too fast, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way. Mit Maike Greine. Come on, skinny love, just last the year. Pour a little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood. crushed veneer. Um 5:30 sind die Autobahnen alle frei. Och, mehr nicht? Ja, Nebel gibt's ein bisschen, aber sonst nix. Ja, dann passt das ja zur Uhrzeit. 1 Live. Mit Maike Greine. Nix los und ein bisschen Nebel. So geht's mir auch heute Morgen. Wacht gut auf. I like to get me.

Die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Ja, guten Tag, ist der Dennis so, ne? Leute, Krise! Also hatten wir. Hier habt ihr mitbekommen, ne? Mit Telekom, Telekom, Telekom. Hört sich an, wie jetzt auf mein Pferd reitet, ne? Telekom, Telekom, Telekom, Telekom. Nichts hat mir funktioniert. Die ASU zum Beispiel, so, ne? Die arbeitet hier bei Sonnenbank. Und die so, ja, ich hab vor die Krise und so, ne? Guck mal, die ganzen Leute voll sauer. Mein Sonnenbank funktioniert nicht mehr. Immer wenn ich die Karte so, ne? An das rote Licht halte, an den Scanner so, ne? Bip, dort steht auf dem Monitor. Ja, Gutschein hat leider ihre Gültigkeit verloren. Bitte wenden Sie sich an Zentrale. Aber Festnetz ist auch kaputt und so. Boah, die sind alle so sauer. Die wollen nicht mal mehr gratis Kaffee trinken und so, ne? Ey, aber mit Abstand die größte Lebenskrise in seinem Leben hat der Barisch gehabt, ne? Der macht ja jetzt neuerdings einen auf seriös, oder wie das heißt, so, ne? Der lässt sich jetzt so einen Bart wachsen, der hat sich einen Mantel gekauft und der so, ja, ich kann jetzt hier nicht mehr diese Kinder-Prepaid Aldi-Talk-Karte nehmen und so, ne? Ich muss jetzt hier einen Vertrag machen bei Telekom und so, ne? Und da kam der um die Ecke und wir haben jetzt schon geflaxt, so, oh, da kommt der her, der mit dem Handy-Vertrag, der nicht funktioniert, wir waren so am Lachen. Ey, ist da gar nicht drauf eingegangen, der hat keinen Wutanfall bekommen, der hat keinen Kopfnuss verzeiht wie sonst, der hat sich nur so, weiß ich nicht, auf die Bank gesetzt, also oben auf die Lehne und war so hin und her am Wackeln, so, kein Anschluss runter Nummer, kein Anschluss unter Nummer. Ich war nicht erreichbar. Ich will endlich wieder erreichbar sein. Ich will kicke.de lesen. Ich will jetzt wissen, ob Alaba so weggeht, so von Bayern und so. Ey, aber weißt du, wer schuld ist? Das war bestimmt die Magenta 1-Familie aus der Werbung. Da hat die Frau davon, diese 40-jährige Topmodel-Milf, beim Staubsaugen wahrscheinlich aus Versehen das Ethernet-Kabel aus dem Routerbox rausgezogen, so, ne? So, duing! Und da hat das Internet nicht mehr funktioniert. Ey, aber apropos, so, ne? Das blonde Mädchen, was da mitspielt, so, ne? Ey, könnte das sein, dass sie so ein bisschen Winterspeck zugelegt hat? Bei der geht natürlich den ganzen Tag die Mikrowelle. Nicht so bing, sondern bing, bing, bing, bing, bing. Ich finde die voll süß so, ne? Ey, ich schwöre, mit der kannst du auch zweimal durch den Mac 3 fahren so. Die findet das gut. Dennis, alle Infos auf 1live.de. What if all the chips were down and you feel you hit the ground and the truth is to be found. There's a place where we can go when the time has come, we know it's engraved in. Throw the dust back to the earth. A change is coming soon. And the new day's gonna rise. And the sun will kiss the sky. Then the stars shine with the moon. Here's to being braver. Here's to better days. And we are standing stronger. Live mit Maike Greine. Leute, ich sag euch was. Das war richtig schön. Donnerstagabend haben wir in der Jahrhunderthalle in Bochum einen abgerissen. Wir haben zum 17. Mal die 1Live-Krone verliehen. Den fettesten und wichtigsten Radio-Award Deutschlands. Die Hütte voll mit Prominenz moderiert hat das Ganze sehr elegant im weißen Glitzeranzug. Klaas Häufer Umlauf. Ja, und er hat gesungen, er hat getanzt, hat uns alle in der Halle überrascht, Fans und Stars. Und ihr konntet vorher einen Monat lang abstimmen für eure Lieblingskünstler. Und wir haben sie ausgezeichnet. In der Kategorie Bester Künstler zum Beispiel war nominiert Robin Schulz, Clouseau, Felix Jähn, Tim Bensko, Bosse und Mark Forster. Und gewonnen hat Clouseau. Ich danke erstmal allen, die sich die Zeit genommen haben zu voten. Man weiß wirklich nicht, wer das macht. Und vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Dankeschön. Ja, ihr habt das gemacht. So, und hier sind nochmal alle Gewinner der 1Live-Krone inklusive Clouseau. Es geht, meine Damen und Herren, um die beste Band. Die 257ers. Und jetzt mal alle in das Wort, ja. Wir können keine Noten lesen. Wir sind trotzdem eine Band. Danke! Die 1Live-Krone 2016 für den besten Live-Act. Hey, wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Es ist mir eine sehr große Ehre, heute hier sein zu dürfen und hinter Domian sitzen zu dürfen. Danke dafür. Also der krasseste Moment für mich war auf jeden Fall, als KZ gewonnen hat. Da habe ich mich auch am meisten gefreut. Wer ist der beste Künstler hier in der Jahrhunderthalle in Bochum? Clouseau! Ich bin der beste Künstler. Für mich war es auch ein turbulentes Jahr, anderthalb turbulente Jahre. Ich hab's Clouseau eigentlich am Ende ziemlich gegönnt. Das hat mich richtig gefreut. Für einen neuen Fall. 1Live. Turbulente Jahre. Und eine turbulente, tolle Show. Und hier ist für euch der Gewinner der Krone für den besten Künstler 2016. Hier ist für euch Clouseau mit Neuanfang in 1Live. Guten Morgen. Was soll ich tun, wenn ich so sehe? Ich kann den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen. Tausend Fragen schlagen Rad. Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. Was tut gut, was tut weh? Ein Gefühl braucht keine Armee. Vor zurück, zur Seite ran. Herzlich willkommen, Neuanfang. Ein guter Plan ist mehr als eine Idee. Werf nicht mehr alles in einen Topf. Veränderung braucht einen klaren Kopf. Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück. Bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? Die klaren Linien zwischen Bauch und Verstand. Herzlich willkommen, Neuanfang. Doch ich lauf los, all die schönen Erinnerungen. Ich halte sie hoch, ich fühle mich einen Tag schwach, einen Tag wie neugeboren. Ich will Altes nicht bekämpfen, ich will Neues kommen. Folge mein Ruf, Träume verwalken leicht. Ich räum die Blüten aus dem Weg, nutz die Gelegenheit. Halt mich am Vorne fest, es fühlt sich wackelig an. Herzlich willkommen, neuer Fang. Was a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Move on, whatever it was. walking away from everything I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. Understand the simplest sound, four letters. Are you oder drei Sektchen und aus der netten Kollegin von nebenan wird ein männermordendes Vamp. Wir und unser betrunkenes Ich melden zugleich in der nächsten Stunde hier in 1 Live.